Schweine, Tag und Nacht, Menschen werden umgebracht. Ich weine, Tag und Nacht, Menschen werden umgebracht. Der Planet ist so groß, Temperament wird zum Abschluss. Der Planet ist so groß, Temperament wird zum Abschluss. Auf mit den ganzen Kriegen. Wir leben auf der Welt und wir wollen nur Frieden. Wir leben auf der Welt und wir wollen nur Frieden. Wir leben auf der Welt und wir wir wollen nur Frieden. Wir leben auf der Welt und wir wollen nur Frieden.